Sozialstaat und Integration. In der Türkei gibt es keine Grundsicherung oder Sozialhilfe wie in Deutschland, in anderen muslimischen Ländern auch nicht. Wer es irgendwie nach Deutschland oder in ein anderes westeuropäisches Land schafft und dort einen legalen Status erreicht, der sichert sich allein durch die Sozialtransfers ohne Arbeit ein Einkommen, das weit über dem liegt, was er im Herkunftsland mit Arbeit erwerben könnte. Das gilt noch mehr, wenn man Familie hat. Unsere Form finanzieller Familienförderung ist in den Herkunftsländern gänzlich unbekannt. In den klassischen Einwanderungsländern USA, Kanada und Australien gibt es so etwas nicht. Erst nach mehreren Jahren Aufenthalt hat man in den USA Anspruch auf Sozialhilfe, die aber im Vergleich zur deutschen Grundsicherung äußerst dürftig ist und zudem auf 5 Jahre begrenzt. Wer in die USA einwandert, ob legal oder illegal, muss Zutrauen in die eigenen Kräfte haben. Wer in Deutschland einwandert, ist versorgt, unabhängig von der eigenen Kraft und Leistungsbereitschaft. Man sollte annehmen, dass die Einwanderer in Deutschland zufrieden und jene in den USA unzufrieden sind. Aber es ist genau umgekehrt. Einwanderer in den USA wurden gefragt, wie lange es gedauert habe, bis sie sich komfortabel und als Teil der Gemeinschaft gefühlt hätten. 77% meinten, es habe weniger als 5 Jahre gedauert. Nur 5% sagten, dass sie sich nie heimisch gefühlt hätten. Im Gegensatz dazu äußern 58% der Menschen türkischer Abstammung in Deutschland, dass sie sich nicht willkommen fühlen. Und 78% sagen, sie hätten nicht das Gefühl, dass Angela Merkel ihre Kanzlerin sei. Die Erklärung für diese Aussagen liegt auf der Hand. In die USA geht nur, wer sich etwas zutraut. Wenn man es dann aus eigener Kraft schafft, sich in die Gesellschaft zu integrieren, auf welchem Niveau auch immer, dann empfindet man Stolz auf die eigene Leistung und Dankbarkeit gegenüber der Gesellschaft, die einem eine Chance gegeben hat. Wer dagegen etwas geschenkt bekommt, ist höchstens oberflächlich und zumeist gar nicht dankbar. Der Beschenkte fühlt sich nicht respektiert und nicht ausreichend ernst genommen. Um sein Ego zu stützen, entwickelt er eine Abneigung gegen den Wohltäter. Das sind elementare psychologische Mechanismen, denen man sich kaum entziehen kann. Das erklärt beispielsweise auch zum Teil den nagenden Missmut, den das wiedervereinte Deutschland bei vielen Ostdeutschen hervorruft. Man bekam zu viel geschenkt und tat nicht genug aus eigener Kraft. Darum fühlt man sich jetzt ungerecht behandelt. Die USA, die ihre Einwanderer nicht materiell unterstützen, bekommen dagegen die besseren Einwanderer, die sich zudem schneller integrieren. Mass immigration may be hard to combine with a generous welfare state, but this argument applies more to Europe than to America. In America, it is hard for an able-bodied male adult to do anything more than subsist on welfare. So immigrants work, which means they are seldom much of a drain on the public purse, and they have no choice but to assimilate. People who work together have to get on with each other. So they generally do. Because immigrants have to work, America does not have ghettos full of permanently jobless and alienated male immigrants, as in France, for example. This is why immigrants rarely riot. They are too busy earning a living. In die klassischen Einwanderungsländer strömen viel mehr leistungsbereite Einwanderer, weil die anderen dort keine Chancen für sich sehen und sie vermitteln ihnen eine andere Sozialisation, weil die Versuchung der Arbeitslosengrundsicherung und des sozialen Netzes fehlt. Darüber hinaus finden sie nichts dabei, ihre Einwanderer allein nach wirtschaftlichen und soziologischen Kriterien auszusuchen. Die australischen Einwanderungsbehörden bedienten sich jahrzehntelang eines 500 Worte umfassenden Dictation-Tests, mit dem alle ausgesiebt wurden, die nicht ordentlich Englisch sprachen und nicht ein gewisses Bildungsniveau vorzuweisen hatten. Natürlich bilden sich auch in den USA Parallelgesellschaften verschiedener Nationen, Sprachen und Ethnien. Aber diese haben einen anderen Charakter, weil jeder sein Brot verdienen muss und es auch tut. Und sie lösen sich irgendwann wieder auf. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, weil jeder der Mehrheitskultur verpflichtet ist. In Deutschland dagegen etablieren sich ethnische Kolonien in großem Umfang durch den Zuzug in die Sozialsysteme. Rund 30% der zuziehenden Ehegatten müssen von den Gebühren für die Integrationskurse befreit werden, weil ihre Partner von Sozialtransfers leben. Besonders eklatant wirken die Fehlanreize des deutschen Sozialstaats bei Familien mit Migrationshintergrund. Diese sind überdurchschnittlich unter den Empfängern von Grundsicherung vertreten. Während die Bedarfsgemeinschaft ohne Migrationshintergrund durchschnittlich 1,8 Personen umfasst, sind es bei den Haushalten mit Migrationshintergrund 2,8. Die migrantischen Haushalte, die Grundsicherung beziehen, sind mit ihrem Lebensstandard deutlich zufriedener als jene ohne Migrationshintergrund und sie leisten sich auch mehr. Das ist verständlich. Durch die Größe der Familien kommen sie häufig auf Transferzahlungen von 3.000 Euro und mehr im Monat. Weit mehr als das, was man angesichts niedriger Bildung und mangelhafter Sprachkenntnisse am Arbeitsmarkt erzielen. Und weitaus mehr, als man jemals im Herkunftsland verdienen könnte. Wenn dann noch etwas Schwarzarbeit dazu kommt, umso besser.